Eine vom Theater. Steht am Rand der Straße in zerrissenem Hemd. Sie ist nur eine vom Theater, die keiner mehr kennt. Sie will nur vom Theater, seht ihr Kleidchen brennt.